الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles aufgebaut Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, und auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, ich möchte heute mich mit euch unterhalten über ein Thema, das jeden von uns in der Regel angeht. Dem einen geht es einmal jährlich an, wenn er seinen Urlaub antritt, der andere vielleicht profitiert davon jeden Monat und der nächste jede Woche, und manche sind von diesem Thema täglich betroffen. Es geht um nichts anderes als einige Regelungen über die Reisenden. Allah subhanahu wa ta'ala hat in Bezug auf die reisenden Menschen hinsichtlich ihrer Gebete und auch hinsichtlich ihres Fastens einige Ayat herabgesandt im edlen Koran al-Karim, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch vieles darüber berichtet. So heißt es im edlen Koran al-Karim in der 101. Ayah von Surat al-Nisa, wenn ihr auf der Erde umherreist, in Surat al-Nisa heißt es sinngemäß, wenn ihr auf der Erde umherreist, so ist es keine Sünde für euch, wenn ihr eure Gebete kürzt, wenn ihr Angst habt, von den Ungläubigen einer Versuchung ausgesetzt zu werden. Und Ya'la ibn Umayyah kam einmal zu dem zweiten Khalifa Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala an und sagte zu ihm sinngemäß, warum kürzen wir unsere Gebete, wo doch Allah azza wa jal gesagt hat, wenn ihr Angst habt? Dann sagte er, ich habe mich über dasselbe gewundert, wie du dich gewundert hast. Dann habe ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam gefragt und er sagte, das ist eine Sadaqa, die Allah azza wa jal euch gegeben hat, so nehmt seine Spende an. Und dieser Hadith wird überliefert bei Sahih Muslim. Aus diesem edlen Ereignis lernen wir, dass ein Muslim niemals den edlen Koran al-Karim richtig verstehen wird, solange er nicht auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam hinzufügt. Besser gesagt, solange er nicht die Gelehrten der Religion befragt, die einem die Ayat richtig verstehen lassen. Und dass derjenige, der sagt, ich verlasse mich nur auf den edlen Koran al-Karim, irregeleitet ist, und er ist irregeleitet und auch wird andere Menschen durch seine Einstellung in die Irre leiten. Meine lieben Geschwister, es gibt verschiedene Regelungen, die wir teilweise ansprechen möchten, damit wir auch, weil wir nicht so viel Zeit haben, ausführlich zu sprechen, möchte ich nur über einige Sachen sprechen hinsichtlich des Reisegebetes. Zunächst, warum spreche ich über dieses Thema? Weil ich gemerkt habe, dass viele Geschwister da entweder Fehler machen oder sich nicht genau auskennen, wann ist man auf Reise und wann ist man nicht auf Reise und was darf man wirklich auf der Reise machen hinsichtlich seiner Gebete und was nicht. Zunächst einmal sollten wir wissen, dass die Reise von der islamischen Gesetzgebung her entweder eine erlaubte Reise ist oder eine verbotene Reise ist. Und die ganzen Erlaubnisse, die wir im Laufe dieser Predigt erwähnen werden, wie zum Beispiel das Kürzen der Gebete und anderes, all dies ist nur, wenn diese Reise auch wirklich erlaubt ist. Wie zum Beispiel eine Person, die verreist, um die Hajj zu vollziehen. Oder eine Person, die verreist, um nützliches Wissen zu erlangen. Oder eine Person, die verreist, um Urlaub auf halal Art und Weise zu machen. Es kann aber auch sein, dass jemand eine verbotene Reise macht, wie zum Beispiel wenn man verreist ohne Erlaubnis der eigenen Eltern. Die Eltern verbieten einen und man geht trotzdem. Oder wenn man als Frau zum Beispiel verreist, ohne einen Mahram zu haben. Das sind alles Reisen, die Allah verboten hat. Das heißt, diese Personen, sie dürfen von diesen Erlaubnissen, von den Erleichterungen der Scharia nicht profitieren, weil Allah und sein Gesandter diese Reisen verboten haben. Wenn du nämlich sagst, sie erlauben das, wenn du nämlich sagst, jemandem, der eine verbotene Reise macht, solche Erleichterungen erlaubst, dann wäre das ja quasi eine Unterstützung zur Sünde. Du machst eine Sünde und sagst ihm, ich mache es dir auch noch leicht, damit du die Sünde noch einfacher begehen kannst. Und deswegen sagen die meisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, dass man nur auf erlaubten Reisen von solchen Erleichterungen profitieren darf, wie die Kürzung des Gebetes, worum es jetzt im Folgenden geht. Was meinen wir mit dem Kürzen des Gebetes? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr und Umar und Uthman, möge Allah azza wa jalla mit ihnen allen zufrieden sein, sie alle haben, wenn sie auf der Reise waren, die Gebete, das Mittagsgebet, Dhuhr, Asr und auch das Isha-Gebet, All diese drei Gebete, die aus vier Rak'a bestehen, haben sie in zwei Rak'a nur verrichtet. Und das bedeutet, beim Maghrib-Gebet aus drei Rak'a und Fajr-Gebet aus zwei gibt es niemanden, der diese Gebete kürzen darf. Es gibt kein Kürzen dieser Gebete. Und deswegen ist einer der bekannten Fehler, über die wir auch sprechen möchten, ist, dass jemand sein Maghrib-Gebet kürzt. Manche machen statt drei Rak'a beten sie zwei und das ist falsch. Und wer sowas macht, muss sein Gebet wiederholen, weil dieses Gebet ist immer drei Rak'a unter Übereinkunft der Ulama, rahimahumullah ta'ala. Bevor wir überhaupt über eine Reise sprechen, sollten wir wissen, was ist überhaupt mit einer Reise gemeint? Denn weder sprachlich, noch gesellschaftlich, noch religiös würde jemand es als Reise bezeichnen, wenn einer hier von dieser Stadt in Heilbronn verreisen würde nach Neckarsulm. Das würde kein Mensch als Reise bezeichnen. Wenn jemand sagt, ich verreise heute und sagt, wo gehst du hin? Sag ich, gehe nach Neckarsulm. Dann sagt er, ach, was ist das für eine Reise? Geh hin und komm bitte in einer Stunde, sei bitte wieder da. Und deswegen, das würde man nicht als Reise bezeichnen, weder sprachlich noch religiös. Deswegen, eine Reise ist erstmal, wenn man eine größere Strecke zurücklegen will, weil das ist die natürliche Bedeutung des Wortes Safar im Arabischen, das ist, was ich jetzt an dieser Stelle aber abkürzen möchte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, was die geringste Strecke ist, die als Reise zu bezeichnen ist, als er in einem Hadith sagte, sallallahu alaihi wasallam, einer Frau ist es nicht gestattet, wenn sie an Allah und den jüngsten Tag glaubt, eine Reise anzutreten, die einen Tag und eine Nacht lang andauert. Oder die Strecke von einem Tag und einer Nacht lang dauert. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim, überliefert über Abu Huraira und auch über Abu Sa'id al-Khudri. In einer Überlieferung von Abu Sa'id al-Khudri sagt der Prophet s.a.w. noch deutlicher, dass sie das nicht darf, außer mit ihrem Vater oder ihrem Bruder oder ihrem Ehemann oder ihrem Sohn oder irgendeinem anderen Mahram. Weil der Prophet hat Beispiel gebracht, aber der Onkel ist zum Beispiel auch ein Mahram. Der eigene Onkel ist auch ein Mahram für einen selbst. Aus diesem edlen Hadith ergibt sich verschiedene Dinge, unter anderem das Verbot, dass eine Frau ohne Mahram verreist. Und zweitens, dass eben diese Strecke definiert ist. Und das ist in etwa definiert, nicht auf den Meter genau, aber etwa 77 Kilometer sollte diese Strecke betragen, damit man überhaupt als Reisender gilt. Und gemeint ist nicht, dass man erst ab dieser Strecke, wenn man sicher gehen will, nimmt man 80 Kilometer, das heißt nicht, dass man erst ab dieser Strecke von den Reiseregelungen profitieren darf, nein, sondern sobald man diese Strecke beginnt, sobald man die Reise antritt, darf man von diesen Reiseregelungen profitieren. Das heißt also, sobald du praktisch gesehen deine Stadt verlassen hast, darfst du von den Reiseregeln profitieren. Und hier an dieser Stelle gibt es auch einen bekannten Fehler, den manche Leute umsetzen. Leider, wenn sie auf die Reise gehen möchten, zum Beispiel, er möchte verreisen, Flughafen Stuttgart, und sein Flug geht in 3 Stunden und er ist jetzt zur Dhuhrzeit. Was macht er? Er kürzt seine Gebete, obwohl er noch in seiner Heimat ist, obwohl er noch in seiner Heimatstadt ist. Und fasst vielleicht seine Gebete zusammen und dann verreist. Das ist natürlich falsch, weil die Reise ist erst eine Reise, wenn man sie angetreten ist. Aber wenn man sie beabsichtigt, dann ist dein Herz vielleicht verreist, aber nicht dein Körper. Und deswegen darfst du von diesen Reiseregelungen erst profitieren, wenn du auch wirklich verreist bist. Und so hat es auch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gemacht, praktisch umgesetzt. Er hat nicht einfach zu Hause schon zusammengefasst, sondern erst wenn er die Reise tatsächlich angetreten ist. Ebenso einer der bekannten Fehler, auf die wir vielleicht zuletzt hinweisen möchten, weil die Zeit knapp wird, inshallah, ist, dass manche Leute sich während der gesamten, also machen wir ein praktisches Beispiel, jemand verreist in Urlaub, dann betrachtet er sich während der gesamten Reise oder während des gesamten Urlaubs als Musafir, als Reisender. Und das ist ebenfalls falsch bei der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah. Warum? Weil wenn man vorhat, an einem Ort mindestens 4 Tage zu bleiben, dann gilt man nicht mehr als Reisender, schon vom ersten Tag an. Sobald du vorhast, an einem Ort zu bleiben, du verreist von hier in deine Heimat, und deine Heimat, nehme ich mal an, ist hunderte, wenn nicht tausende Kilometer entfernt. Sobald du in der Stadt ankommst und dort vorhast, mindestens 4 Tage zu bleiben, unabhängig vom Ein- und Ausreisetag, giltst du, mein lieber Bruder, meine Schwester, bereits als Sesshafter, sobald du die Stadt betreten hast. Giltst du sofort als Sesshafter. Und deswegen einer der bekannten Fehler an dieser Stelle ist, dass manche Leute, wenn sie in der Stadt ankommen, zum Beispiel er verreist in seine Heimat und er hat dort vor, 3 Wochen lang Urlaub zu machen. Er bleibt 3 Wochen dort und sagt, die ersten 3 oder 4 Tage gelte ich als Reisender und danach nicht mehr. Das ist falsch. Du giltst als Sesshafter, sobald du die Stadt betrittst, in der du vorhast, mindestens 4 Tage zu bleiben. Und man zählt nicht den einen Ausreisetag. Ich gebe ein einfaches Beispiel, an dem es sehr klar wird, inshallah. Du hast vor, am Montag zu, du kommst am Montag in einer Stadt an, wo du vorhast zu bleiben. Dann bleibst du dort, Dienstag ist der erste Tag, weil Montag zählt wir nicht, haben wir gesagt. Der erste Tag ist Dienstag, zweiter Tag ist Mittwoch, dritter Tag ist Donnerstag. Jetzt wird's interessant. Verreist du am Freitag, dann waren es 3 volle Tage, weil den Freitag zählen wir dann nicht mehr, weil das ist der Ausreisetag. Wenn du diese 3 Tage vorhast, nur zu bleiben, maximal, kann auch weniger sein, wenn du maximal diese 3 Tage vorhast, dann bist du ein Reisender während der gesamten Zeit. Wenn du aber vorhast, erst am Samstag zu verreisen, dann sind es 4 volle Tage geworden und dann giltst du nicht als Reisender schon ab dem Tag, an dem du angekommen bist. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen jemandem, der kurz verreisen möchte oder lange verreisen möchte. Und deswegen passt man an diese Stelle auf und geht auch auf Nummer sicher, denn meine lieben Brüder und Geschwister, es geht hier um das Salah. Und das Salah ist die 2. Säule der Religion. Und deswegen, ich weiß, mir ist bewusst, dass auch man andere Sachen hört hier und da. Manchmal die Sachen sind Fehler. Manchmal hört falsche Sachen, man hört Dinge, die einfach falsch sind. Wie gesagt, dass man zum Beispiel die ersten 3 Tage kürzen darf und danach nicht mehr. Das ist eine falsche Aussage, das sagt keiner. Aber manchmal hört man auch andere Ansichten. Das ist nicht das Problem. Aber was meine Empfehlung ist an mich selbst, an erstes und an jeden von uns, dass er auf Nummer sicher geht, gerade wenn es um das Salah geht, gerade wenn es um die 2. Säule der Religion geht. Denn wenn man nämlich da anfängt, leichtsinnig zu werden, wenn man da anfängt, sich immer das Leichtere rauszusuchen, dann wird man erst recht bei anderen Dingen, die weniger wichtig sind in der Religion, ebenfalls sich das Einfachere raussuchen. Und dann kann es sehr schnell passieren, dass man den geraden Weg verlässt oder verliert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, Allah azza wa jall so anzubeten, wie er es von uns haben möchte. Und dass wir Allah anbeten, während wir uns bewusst sind, wie wir ihn anbeten. Das heißt mit Wissen und Weisheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.